Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik. Wie immer jeden dritten Freitag von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0 bzw. 101,4 MHz im Kabel und als Livestream zu hören unter www.fsk-hh.org. Mit Addicted, abhängig von Amy Winehouse, begann die heutige Sendung und der Übergang war dadurch ein bisschen fließender von Soul Stew. Und über diese Abhängigkeit möchte ich heute sprechen. In einem konkreten Fall gibt's eine Diskussion, die nicht oft stattfindet, beziehungsweise die auch meist abgelehnt wird, dass sie überhaupt stattfindet, eine Diskussion über Abhängigkeiten, zum Beispiel von Aufführungen neuer Musik, die unterstützt werden müssen, damit sie aufgeführt werden, von Stiftungen. Und da im konkreten Fall geht es um ein Honorar, das von der Ernst von Siemens Stiftung ohne Wissen des Komponisten dann eingeschrieben wurde, praktisch in seine Komposition. Darüber werde ich gleich mehr sprechen. Überleben oder Komplize sein ist der heutige Titel, praktisch so das Motto oder der Leitgedanke, Leitmotiv der heutigen Sendung. In der ersten Stunde werde ich wahrscheinlich mehr Textbeiträge unterbrochen von Musik, die ich ausgewählt habe, ja, nicht unbedingt, weil sie jetzt was damit zu tun hat, zum Teil schon. Später dann hat die Auswahl der Musik mit dem Thema nichts zu tun, sondern es ist gerade das, was mir begegnet ist und was ich interessant finde. Nochmal kurz zu dem heutigen Leitmotiv. Es geht um Gedanken über Position aktueller Musikerinnen zu Kulturbetrieb und Sponsoring. Angeregt zu diesen Gedanken wurde ich von einem offenen Brief, den Matthias Spalinger am 6.2.2012 geschrieben hat. In dem offenen Brief erklärt er die Ablehnung eines Honorars von der Ernst von Siemens Musikstiftung für einen Musikkompositionsauftrag. Im Anschluss wurde wenig dokumentiert und diskutiert in den Feuilletons und Magazinen über diesen offenen Brief und mögliche Reaktionen. In Kommentaren, die mir dann begegnet sind bei meiner Recherche über diese Diskussion, in Kommentaren auf Blogs für neue Musik, dominiert allerdings die Absicht, die Position von Matthias Spalinger ins Lächerliche zu ziehen. Darüber werde ich jetzt gleich ein bisschen ausführlicher sprechen. Und schon als Ankündigung für die nächsten zwei Stunden, Musik wird zu hören sein von Dancis, Ludger Henning, Jonas Kocher, Skiss, ein Quartett, das vor nicht so langer Zeit eine CD rausgebracht hat, von Joe Jones, dem Fluxus-Künstler, Musiker Volker Hein, Matthias Spalinger selbst, Martin Stanzig, Christian Wolf und Slavomir Wojciech. Tchowski. Amy Winehouse hatte ich ja schon erwähnt. Zunächst einfach zu der Entstehung dieser Überschrift Überleben oder Komplize sein. Beides geht nicht gleichzeitig. Was heißt überhaupt Komplize? Da das Wort so ein bisschen öfters mir begegnet ist in letzter Zeit, guckte ich dann bei Wikipedia nach, was manchmal wirklich eine schlechte Idee ist, aber in dem Fall war es, glaube ich, ganz okay. Komplize ist beschreibt jemanden, der an einer Straftat beteiligt ist. Synonyme sind Mittäter, Helfershelfer, Gehilfe, Mitschuldiger, Spießgeselle. Die ursprüngliche Wortbedeutung besteht aus der lateinischen Vorsilbe com zusammen mit und aus plectere, flechten, ineinander fügen. Also ist der Täter mit seinem Komplizen sozusagen zusammengeflochten. Das war ein Zitat aus Wikipedia. Überleben kam dann so als bisschen dramatisierter Begriff ins Spiel durch eine Neuerscheinung. Zumindest die aktuellste Ausgabe von Testcard ist mit Überleben betitelt und darin geht es ja, wie meistens in der Testcard, vorwiegend um das Überleben, das rein materielle Überleben innerhalb der jetzigen finanziellen Situation von Popmusikern im weitesten Sinn. Daraus ist praktisch diese Überschrift entstanden oder erschienen in meiner Vorstellungswelt als treffende Beschreibung dessen, was Thema der Diskussion ist. Bisschen Hintergrundinformation zu der Diskussion. Erstmal die Person Matthias Sparlinger. Er war vor 1,5 Jahren hier in Hamburg als Vortragender bei einer Präsentation des Verbands für aktuelle Musik Hamburg in Hamburger Botschaft und hat da seine Vorstellungswelt über zum Beispiel neue Musik und was man darunter einordnen könnte, beschrieben. Er ist, kurz ein Überblick über sein Leben, er ist 44 geboren und hat dann später einen nicht gerade so ganz geradlinigen Weg, was man sonst bei Komponisten manchmal ja sagen kann, gemacht, um zur Komposition zu kommen, hat die Schule verlassen, Schriftsetzerlehre gemacht und dann privat Kompositionsunterricht genommen, hat sein Studium dann wieder fortgesetzt und ist Lehrer an einer Musikschule gewesen. Von 73 bis 77 hat er dann bei Erhard K. Koschka an der Musikhochschule Stuttgart studiert, Komposition, und wurde dann wenig später, 78, Gastdozent für Musiktheorie an der Hochschule für der Künste in Berlin, 84 Professor für Komposition und Musiktheorie an der Musikhochschule Karlsruhe und 1990 dann Professor für Komposition und Leiter des Instituts für Neue Musik an der Musikhochschule Freiburg, lebt jetzt nach Angabe, die ich im Internet gefunden habe, in Potsdam. Matthias Sparlinger ist für viele vielleicht nicht so ein Begriff, die sich nur rudimentär mit neuer Musik befassen. Das kann auch damit zusammenhängen, dass sein Werk, also das, was Werk ist so der Begriff für das, was ein Komponist komponiert hat in seinem Leben, nicht gerade sehr so eine Größe hat, vielleicht vergleichbar mit Haydn, der nun reichlich viel komponiert hat. Dafür ist jedes Werk von ihm, jede Komposition hat seine ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten, seine ganz eigene Idee, die dahinter steckt und auch seine gut, eine ästhetische Handschrift ist sicher zu erkennen. Ein Titel, den ich gleich spielen werde, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, ist Aussageverweigerung gegen Gegendarstellung. Und da vielleicht mal kurz ein Ausschnitt aus der Zeit von, also aus der Zeit und Zeitschrift, Wochenzeitschrift, die Zeit vom März 1998, geschrieben von Frank Hilberg. Auch wie sowas behandelt wird, ein bisschen eine Einführung in diese Art und Weise, wie er als Komponist praktisch im Feuilleton diskutiert wird. Ich zitiere: Musik von Matthias Sparlinger. Der Titel des Programms: Aussageverweigerung/Gegendarstellung. Da weiß man doch Bescheid, Doppelpunkt. Politische Musik, Konfession, Propaganda, hoch die Fahnen, Faust auf den Tisch. Und hat sich schon geirrt. Dieses gemischte Doppelquartett, denn es handelt sich ja um ein Musikstück von Matthias Sparlinger, ist zwar tatsächlich eine Musik des Einspruchs, des Widerspruchs. Aber die Missstände der Welt werden hier nicht mit großspurigen Texten und Pathos beklagt und betrauert. Zitat von Matthias Sparlinger: Vielleicht ist eine politisch nicht ganz unrelevante Musik ohne esoterische Ballonmützenästhetik möglich. Doppelpunkt. Musik kann etwas von der Wirklichkeit bewusst machen dadurch, dass sie die Chiffren bewusst macht, nach denen die Wirklichkeit dechiffriert wird. Ende des Zitats von Matthias Sparlinger, und weiter in dem Artikel schreibt Sparlinger minuskelfreudig und handelt auch sonst mit kleinerer, aber subtilerer Münze. In der Einsicht, dass eine direkte politische Wirkung nicht zu haben ist, arbeitet er subversiv innerhalb des Symbolsystems Musik, wissend, dass das Bewusstsein die Sphäre des Politischen ist. Sparlingers Musik macht darauf aufmerksam, dass Wahrnehmung dazu neigt, in Mustern zu kristallisieren, erst Sediment, dann Sediment zu werden. Also Sentiment, dann Sediment zu werden. Das hatte ich jetzt falsch ausgedrückt. Es geht immer dann einen Schritt weiter, wenn man gerade glaubt, die Struktur des Stücks begriffen zu haben. Diese Balance zwischen Ordnung und Entwicklung garantiert dem neugierigen Ohr immer Stoff für Entdeckungen. Okay, jetzt nach dieser kurzen Beschreibung, nun das Stück. Es dauert, ich gucke gerade mal nach, ein bisschen mehr als 13 Minuten. Also Aussageverweigerung, Gegendarstellung von Matthias Sparlinger. Thank you. Offener Brief an Association Usine Sonore, Olivier Membré, Co-Directeur Artistique, Schweiz. 2012, den 26. Januar. Lieber Herr Membré, zum Glück habe ich noch einmal zurückgefragt, nachdem Sie mir berichtet hatten, dass das Festival Usine Sonore 2012 von der Siemens-Stiftung finanziell unterstützt wird. Ich wollte wissen, ob dieses Geld dem Festival allgemein zugutekommt oder ob es direkt zur Finanzierung des Kompositionsauftrages dient, den Sie mir erteilt haben, also an meine Person gebunden ist. Leider hat man als beteiligter Komponist oder Interpret nie einen Einfluss darauf, wie und woher ein Veranstalter das Geld bekommt, und man liest überrascht oder auch verärgert erst im Programmheft, mit wem zusammen man in einem Atemzug genannt wird. Sie schreiben, dass die Siemens-Stiftung 6.500 Euro speziell für meine Komposition zur Verfügung stellt. Also habe ich in diesem Fall Einfluss und ich mache davon Gebrauch. Die Siemens-Stiftung knüpft an diese Unterstützung verschiedene Bedingungen, die ich unerträglich finde. Sie verlangt, dass in meiner Partitur stehen soll, Anführungszeichen, Kompositionsauftrag von Usine Sonore, Klammern, was den Tatsachen entspricht und mir eine Ehre ist, Klammer zu, und in Anführungszeichen, finanziert von der Ernst von Siemens Musikstiftung. Niemand mehr kann bei dieser Formulierung auf die Idee kommen, dass ich ein heftiger Kritiker bis Gegner des privaten Sponsorenunwesens bin und niemals auf die Idee käme, die Siemens Stiftung um finanzielle Unterstützung eines Projektes zu bitten, an dem ich beteiligt bin. Des Weiteren verlangt die Siemens-Stiftung, dass der Vermerk im Programmheft abgedruckt wird, in Anführungszeichen mit freundlicher Unterstützung von, gefolgt vom Logo der Stiftung, und dass beides deutlich mit meinem Stück verbunden sein muss. Sie werden verstehen, dass ich dies als direkten Angriff auf meine Selbstachtung empfinde und dass ich etwas derartiges nicht mitmachen will. Wer Symbole lesen kann, der versteht, hier wird Macht demonstriert, hier sagt jemand zum Glück wenigstens brutal und ungeschönt, Doppelpunkt, Anführungszeichen, ohne Moos nichts los, die Kohle kommt von uns, wer zahlt, befiehlt, die Kunst gehört uns und damit auch die Künstler, denn an uns kommt inzwischen keiner mehr vorbei. Ein feines, steigerndes Detail dabei ist noch, dass sich die Stiftung vor Druck des Programms und vor Auszahlung des Geldes ein Imprimatur vorbehält, nach Sichtung des Entwurfs des Programmheftes, um sicherzustellen, dass das Logo die richtige Größe und die erforderliche Nähe zu meinem Namen hat. Doch damit nicht genug. Als Eingriff in den Programmablauf und ihre Souveränität als Veranstalter verpflichtet die Stiftung Sie, dass vor der Aufführung die Unterstützung auch noch angesagt werden soll. Eine derartige Peinlichkeit habe ich bis jetzt nur in der allertiefsten Provinz erlebt, als einer der Organisatoren den Schlussapplaus abbrach, um den großzügigen mittelständischen Unternehmer beim Namen zu nennen, der an diesem Ort die Kunst möglich gemacht hat. Diese Art der Präsentation und die Instrumentalisierung von Kunst und Künstlern als Werbeträger, Klammer auf, nichts gegen Profanierung, eine anders gerichtete Art von Diesseitigkeit könnte der Kunst nicht schaden, Klammer zu, läuft meiner Einstellung in diesen Fragen diametral entgegen und wirkt, wie ich das verstehe, rufschädigend. Um eine Zurückweisung dieser Zumutungen möglich zu machen, verzichte ich auf jedes Honorar. In Anführungszeichen. Das muss man sich aber leisten können, höre ich manchen Leser dieses offenen Briefes einwenden. Und das ist richtig. Umso schlimmer. Mancher kann es sich nicht leisten. Ich kann es eher, darum tue ich es. Und ich hoffe nur, dass niemand, der solches Geld dringend braucht, mir den moralischen Zeigefinger unterstellt. Wer in Ländern ohne funktionsfähige öffentliche Kunstförderung lebt, ist auf die Spenden der Privaten angewiesen und hat jedes Recht, Geld in Anspruch zu nehmen. Denn das Recht der Privaten ist nicht privat, dass es sich hier also um mehr handelt als nur um das Beleidigtsein eines einzelnen Komponisten, will ich, so knapp es eben geht, darzulegen versuchen. Man hört immer wieder sagen, das Geld der Siemens-Stiftung, analoges gilt für andere, stamme aus dem Privatvermögen von Ernst von Siemens und habe mit der jetzt existierenden Firma Siemens nichts zu tun. Ich sagte vorher, das Geld der privaten Stiftung ist nicht privat, schon an seiner Quelle nicht, denn die Quelle ist die kapitalistische Wirtschaftsweise, deren Ziel es ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Sie macht sich die Gelegenheit zunutze und hat diese Bedingungen zum Teil auch erst mit Gewalt geschaffen, in Klammern, dass unter den vielen Waren, die sich auf dem Markt befinden, eine besondere mit allen anderen unvergleichbare, gleichliche ist, diejenige, die nicht fertiges Produkt von Arbeit ist, sondern selbst Produktivkraft, die Arbeitskraft. Diejenigen Menschen, die nichts auf den Markt zu tragen haben als ihre Haut, die Lohn- und Gehaltsabhängigen, und das sind die allermeisten von uns, schaffen die Werte. Unter dem Konkurrenzdruck sind die, in Anführungszeichen, Arbeitgeber, die die Arbeit nehmen und verwerten, sich die Werte aneignen, in Privateigentum verwandeln, in der Lohngestaltung nicht empfindlich. Von der Sklavenarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagersystemen hat auch Siemens profitiert. Es fällt schwer zu glauben, dass Ernst von Siemens, der 1943 stellvertretendes Vorstandsmitglied von Siemens und Halske wurde, davon nichts gewusst haben soll. Das allein wäre Grund genug, Geld nicht haben zu wollen, dass man mit diesem Namen verbunden ist. Allerdings habe ich es mir angewöhnt, auf dieses Argument zu verzichten. Die Leute mögen es nicht mehr hören und hören einem auch nicht mehr zu. Die meisten Industrieunternehmen und Banken, die politisch unkorrekt verbündet waren und sind, haben sich klugerweise von kompetenten und weitgehend unabhängigen Historikern ihre Firmengeschichten schreiben lassen. Da schrumpft dann die dunkle Vergangenheit in der Gesamtdarstellung auf ein kleines Bündel von Seiten zusammen. Dagegen kommt man nicht an. In Anführungszeichen. Alle haben mitgemacht. Ist dann kein Argument mehr, sondern eine Erklärung oder gar Entschuldigung. Und es kann auch kein Mittel der Aufklärung mehr sein, mit Menschheitskatastrophen Skandal zu machen. Der Normalfall ist der Skandal. Wer so viel Geld hat, dass er Stiftungen gründen kann, hat entweder zu geringe Löhne und Gehälter gezahlt oder zu wenig Steuern. Er hat darüber hinaus seine Spendentätigkeit von der Steuer abgesetzt, also abermals eigentlich allgemeines Eigentum privatisiert, darüber nach eigenem Gutdünken verfügt und sein Ansehen als Wohltäter zuvörderst gefördert, indem er sein öffentlich und gemeinschaftlich erwirtschaftetes Privatvermögen der öffentlichen Verfügung und der demokratischen Entscheidung entzogen hat. Er hat also eigentlich der Demokratie entgegengearbeitet. In Deutschland ist es ein Politikum, oder ich wünschte, dass es das wäre, ob und mit welchen Sponsoren man etwas zu tun haben möchte. Die Siemens-Stiftung ist nicht für die Kultur da, sondern unter der Regie der Stiftung ist die Kultur dazu da, das Image des Namens Siemens zu verbessern. Für diesen Namen mache ich nicht mit meinem Namen Reklame. Leider hat die demokratisch legitimierte Kulturpolitik der öffentlichen Hand und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland durch das private Sponsorenunwesen viel Macht verloren. Verweist die Künstler zunehmend auf Sponsoren und ist selber unter internem Finanz- und Legitimationsdruck auf sie angewiesen. zum Teil leider durch eigene Unachtsamkeit. Prominente Festivals werden mit Mischfinanzierung geplant, bei der es unmöglich ist, aufzuschlüsseln, welches Projekt von wem bezahlt wird. So ist es unvermeidlich, Klammer auf, wenn man seinen Beruf nicht aufgeben will, Klammer zu, in einem Programmbuch zusammen mit Sponsoren genannt zu werden, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Selbstverständlich kann man über Fragen des privaten und öffentlichen Eigentums und über Verteilungsgerechtigkeit fast endlos streiten. Ich bin dafür, dass das auch getan wird und dass nicht während des lautstarken Trommelns für den Status quo Alternativen gar nicht erst gedacht werden. Es dürfte herausgekommen sein, dass ich den Standpunkt vertrete, die Macht der Ökonomie muss demokratisch kontrolliert werden. Dass ich der Meinung bin, die Siemens-Stiftung und vergleichbare Organisationen nutzen ihre Vormachtstellung im Kulturbetrieb schamlos aus, zu eigenen Werbe- und Imagezwecken, zum Schaden der Kulturarbeit, der politisch Zuständigen und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dass sie das erreicht, indem sie Geld verteilt, das ihr nicht gehört. Es würde mir leid tun, liebe Haumer Prix, wenn aus meiner Entscheidung für Sie zusätzliche organisatorische Probleme entstehen sollten. Und ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich mich außerstande sehe, anders zu handeln. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Matthias Sparlinger. PS, wenn Sie der Siemens-Stiftung gegenüber meine Entscheidung begründen möchten, können Sie gerne dieses Schreiben weiterleiten. Soweit also der offene Brief, der dann zu dieser Diskussion auf den wenigen Blogs, die es speziell für neue Musik gibt, geführt hat. Blogs, die, ja, also mir tatsächlich bekannt ist nur der eine Blog, der zusammenarbeitet mit der Neuen Musikzeitung, die meines Wissens in Regensburg erscheint. Vielleicht noch kurz die Vorgeschichte. Also es hat ja Matthias Sparlinger schon beschrieben. Es ging um das Stück Off, ein Stück für 6 kleine Trommeln. Und das hatte er schon im Jahr 1993 komponiert und sollte dann für dieses Festival neu bearbeitet werden, eine neue Version erarbeitet werden. Und das wurde dann auf das Doppelte, das Material wurde auf das Doppelte erweitert und eine Version 2011 hergestellt. Diese wird am 17. März, also morgen innerhalb des Festivals Usine Sonore uraufgeführt. Und diese Bemühungen, die während seines Komponierens von der Festivalsorganisation stattgefunden hat, hat dann eben dazu geführt, dass die Ernst von Siemens Musikstiftung mit Bedingungen, die gerade beschrieben wurden in dem offenen Brief, da zugesagt hat, das zu unterstützen. Zwischendrin, bevor ich jetzt sehr lange hier mich im Textlichen formuliere, ein kurzes Video, so eine Art Imagefilm von einem Projekt, was dieses Jahr in Hamburg stattfinden wird. Es nennt sich Tonali und das ist so ein Werbevideo, wo ich die Musik rausgenommen habe. Ich denke, dass man so nach und nach schon versteht, worum es da geht. Zu was? Anstatt der Musik. Ich wüsste gar nicht, was ich anderes machen sollte. Ich habe keine Alternative. Aufgewacht. Leise fängt die Uhr zu ticken an. Applaus ertönt. Der Rest der Welt durchbricht die Wand. Ich bin Nadezhda Pikagowa. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Tschechien. Ich heiße Christina. Ich bin Jakob. Ich bin 7 Jahre alt. Jetzt müsste ich üben gehen. Also wirklich 3 harte Tage, die alle Musiker durchmachen müssen, ob sie weiterkommen oder nicht. Ja. Ehrlich mal, hättet ihr das gedacht? Ja, sie schon. Sie schon, ja. Sicher, ja. Wir nicht. Sicher. Da waren sich, glaube ich, alle einig. Ja. Das geht so. Ja, aber das ist ja nicht. Irgendwann kriegst du nichts mehr gesagt. Dann bist du so erfolgreich und bist so drin, dass dir keiner mehr ehrlich traut, die Meinung zu sagen. Am liebsten groß rauskommen. Aber wer möchte das nicht? Wer möchte klein und unbekannt bleiben? Denke ich mal keiner. Ein Leben lang verbunden mit der Geige, würde ich sagen. Also jetzt ist es fast zu spät, um aufzuhören. Es ist natürlich eine schwere Entscheidung, immer, aber wir haben uns entschieden und sind auch glücklich. Der Tonali Grand Prix geht an. Ein Grand Prix, grandios beworben mit allen möglichen Versprechungen, dir wird nichts mehr gesagt und dann bist du irgendwie der Held, der eine internationale Karriere feiert und sein Ding durchzieht, so kurz formuliert. Tonali Grand Prix wird im Sommer dieses Jahres in Hamburg die Öffentlichkeit suchen und dafür wird jetzt schon auf einer sehr dezidiert ausgearbeiteten Webseite geworben. Tonali Grand Prix, es geht dieses Jahr 2012 um einen Preis, den man bekommen kann, die besten Cello-Spielerinnen und Spieler rauszufinden aus denen, die sich da beworben haben. Es ist, glaube ich, eine Altersgrenze. Eher die Jüngeren, also Schüler, ich weiß nicht, wo die Altersgrenze oben angesetzt ist, vielleicht 18, vielleicht 20. Und ja, wie kommt sowas zustande, beziehungsweise wie wird das inszeniert? Das wird wahnsinnig inszeniert mit allen möglichen Versprechungen, die an die Beteiligten gemacht wird. Es gibt drei Preise, die einen Gesamtwert von 10.000 Euro haben. Damit verbunden sind dann Konzerte, die an verschiedenen Orten, zum Beispiel Schleswig-Holstein Musikfestival, stattfinden. Und wie wird sowas finanziert? Das ist gerade bei Tonali ist es kaum aufzuzählen, wie viele Firmen da und Stiftungen da alle beteiligt sind. Ich versuche mal einen kleinen dazu. Oh, jetzt ist er. Okay. Da ist das Teil. Also es gibt natürlich in Hamburg viel aktive Stiftungen, die sowieso übers Jahr aktiv sind. Das ist ja auch wunderbar, dass es das gibt. Und dann gibt es eben speziell bei Tonali, die stehen dann auch vor so einer Wand, wie so ähnlich wie Sportler, wo dann so, ich weiß nicht, 50 verschiedene Sponsoren draufstehen. Also die Sponsoren zum Beispiel Bionade, TÜV Nord, Sitzmöbelchor und so weiter. Peer Musical, Classic, Sikorsky, Verlag Schott, Kulturpartner gibt's natürlich. Da gibt's dann BASF Musik, Bundesjugendorchester, Klang Hamburg, geht eigentlich 2012 gar nicht mehr, weil es das nicht mehr gibt, aber Klang, Kronberg Akademie und The Young Classics, also mit X, und dann gibt's noch Kooperationspartner, Desi, also vielleicht spielen sie da bei Desi, deshalb sind die jetzt die Kooperationspartner, und Scholz und Frenz natürlich immer mit dabei, diese nicht mehr so erfolgreiche Medienagentur in Hamburg. Und dann gibt's noch Concerti, das ist so eine Zeitung für das Hamburger Musikleben, für die Klassik, die das natürlich immer versuchen, wahnsinnig sexy zu verkaufen, was da alles in der Klassikszene so stattfindet. Okay, also das ist so das, was so in Hamburg stattfindet, in dem Rahmen, vergleichbar mit anderen Festivals oder Ausschreibungen, Wettbewerben. In anderen Großstädten ist es eher wenig und ich meine eigentlich auch der Preis, also wenn man jetzt 10.000 auf 3 verteilt, kommt eigentlich ein ziemlich mickriger Preis raus. Okay, ich will da nicht weiter an dem Hamburger Selbstverständnis knabbern, sondern, oder vielleicht ist es ja gerade Selbstverständnis, das da gar nicht knapperbar ist, sondern sich selbst bestätigt. Zurückkommen auf die Diskussion, die Matthias Sparlinger angestoßen hat, beziehungsweise er hat den Versuch gemacht, die Ernst von Siemens Musikstiftung, einfach damit man auch so mal, jetzt hatte ich ja gerade von diesem Hamburger Projekt gesprochen, von der vergleichsweise Summen, die von der Ernst von Siemens Musikstiftung vergeben werden. Sie vergibt insgesamt 2,7 Millionen Euro. Da gibt es jedes Jahr einen Preis, den Ernst von Siemens Musikpreis, der beträgt schon allein 200.000. Dann gibt es noch verschiedene Förderprojekte, Festivals, Vermittlungsprojekte, Schülerprojekte, Kompositionsprojekte, die unterstützt werden und eben auch Förderpreise für junge Komponisten. Dieses Jahr ist es zum Beispiel Luke Bedford, Zeynep Gedisloglu und Ulrich Alexander Krepein aus Deutschland. Und also das sind schon ganz andere Summen, die da über den Tisch gehen. Und das ist auch ganz interessant in der Diskussion. Ich werde mich gleich so ein bisschen darin tummeln und sie wiedergeben. In der Diskussion wird das dann eben auch so ein bisschen deutlich, dass dann von Widerspruch einlegenden Kollegen von Matthias Sparlinger, also auch Komponisten, dass da eben dann deutlich gesagt wird, ja, was würde denn eigentlich noch stattfinden? Was könnte denn noch stattfinden in der neuen Musik, wenn jetzt die Ernst von Siemens Musikstiftung sich beleidigt zurückziehen würde und da nichts mehr zahlen würde? Aber erstmal nochmal so ein bisschen beschrieben, wie zum Beispiel ein ehemaligst Geförderter von der Ernst von Siemens Stiftung, Moritz Eckert auf diesen offenen Brief von Matthias Sparlinger reagiert hat, nachzulesen auf Kommentar auf den NMZ-Blog über die Webseite der heutigen Sendung Klingding. Die Adresse ist www.hierunda.de/klingding.html. Kann man sich direkt da auf diesen Blog klicken und sich das dann im Einzelnen nachlesen. Also Moritz Eckert hat sich dann irgendwie an den Computer gesetzt und der ist zwar wahrscheinlich nicht mehr von Siemens, aber auf dieser Ebene dann argumentiert. Es endet dann damit, ach, Herr Sparlinger, Sie telefonieren vielleicht jetzt gerade mit einem Gigaset und das Modell S455 soll ganz besonders kapitalistisch sein und Ihre Wäsche, wird die etwa in einer dieser Siemens-Waschmaschinen gewaschen? Da wäre doch noch viel mehr zu entdecken, wo Sie sich praktisch von trennen können, wie von Ihrem Honorar, das Sie jetzt noch nicht bezahlen, nicht annehmen wollen und so weiter. Also so eine, wie kann man das am besten beschreiben, so eine ziemlich banale Lächerlichkeit, die da über ihn ausgeschüttet wird in diesem Text oder in diesem Kommentar. Und dann gibt es auch noch die früheren Schüler, die alle Preise bekommen haben, die früheren Schüler, also Kompositionsschüler von Matthias Sparlinger, und die hat er wohl irgendwie nicht so recht unterrichtet und so. Also so auf dieser Ebene läuft es dann so ziemlich, ja, vielleicht ist es bayerisch witzig und ich verstehe es nicht, aber ich komme sogar aus Bayern, eigentlich müsste ich es verstehen. Okay, also das muss man vielleicht irgendwie beim Nocker, beim Starkbier trinken schon einiges gebechert haben, dass man das witzig findet. So what? Auf jeden Fall wird die Diskussion nicht eingegangen, um die es eigentlich geht. Also wie kommt das zustande, dass diese Sponsoren so eine Wichtigkeit, Bedeutung und auch Wirkmacht bekommen haben und welche Strategien, Taktiken oder Möglichkeiten gäbe es denn, das irgendwie außer, also diese direkte Einflussnahme zu umgehen oder zurückzudrängen oder vielleicht auch ein Bewusstsein zu schaffen bei den so eingespannten Politikerinnen und Politikern, dass diese Form von Kulturförderung ein Auftrag des Staates sein könnte und sein müsste. Darüber wird dann nicht diskutiert, sondern es wird praktisch dargestellt, also okay, du kannst ja dagegen sein, das ist ja auch ganz sympathisch, aber eigentlich ist es doch völliger Schwachsinn und halte ich doch mal dran irgendwie, was Realität ist. Und die Realität ist das, was andere mit uns machen und nicht, was wir vielleicht selber denken und vielleicht machen könnten. Da wird's dann auch so ein bisschen konkreter. Dann geht's noch zum Beispiel auf die Klangwerktage ein. Bei den Klangwerktagen vor 1,5 Jahren, also Ende November 2010, wurde ein Stück von Matthias Spalinger gespielt, Die Farben der Frühe für 7 Klaviere. Und ja, die Klangwerktage wurden eben auch von der Siemens Musikstiftung unterstützt. Dann müsste er doch eigentlich das Geld zurückgeben. Was Moritz Eckert vielleicht nicht weiß, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass die Interpreten an den 7 Klavieren so ein schlechtes Honorar zugesagt bekamen von den Hamburger Klangwerktagen, Matthias Spalinger damals ultimativ gesagt hat, entweder die kriegen mehr oder das Stück wird nicht aufgeführt. Das kann Moritz Eckert allerdings nicht wissen. Moritz Eckert ist ja auch viel am Dirigieren, das sieht man in seiner langen Werkliste, und 2012 wird er auch in Passau ein Stück wieder aufführen, Missa. Das ist auch im Förderprogramm der Ernst von Siemens Stiftung. Okay, das ist jetzt schon die Ebene, die von ihm vorgegeben wird. Die Kritik an dieser Form von Diskussion habe ich jetzt, glaube ich, deutlich gemacht. Es gibt da noch weitere Texte, die dann auch so, ja, worüber soll man denn nachdenken? Und eigentlich ja, eigentlich doch, eigentlich nein. Es ist auf jeden Fall keine Position, die bezogen wird, dass das System ein kapitalistisches ist, in dem wir leben. Darüber hat ja auch Matthias Spalinger geschrieben, dass es aber eine andere Option gäbe. Darüber hat er auch geschrieben. Darauf wird nicht eingegangen und darauf wird auch gar nicht Bezug genommen. So also die Form der Diskussion. Man kann sich da ja auch noch ein bisschen zurückerinnern an vor einem Monat, da war noch gerade diese Christian-Wulff-Diskussion voll im Gange. Und tja, gut, verschiedene Welten, verschiedene Wichtigkeiten rausgekommen. Ist beides mal nicht unbedingt, bis auf vielleicht eine gewisse Bewusstheit über das und das ist verändert hat, inwieweit es die Gesellschaft verändert hat, ja, okay. Das ist natürlich auch eine Kritik, die dann so von ganz sich intellektuell verstehender Seite geführt wird, ja, dass also praktisch diese Sponsoren, die sind ja froh über Kritik. Also deshalb, wenn man sie kritisiert, wie das Matthias Spalinger gemacht hat, dann tut man ihnen eigentlich auch einen Gefallen. Also man hat eigentlich nur die Möglichkeit, sich in einer Art und Weise anzupassen, die natürlich auch eine gewisse deutsche Tradition hat. Oder man sollte sich gleich in die innere Emigration oder in den Wahnsinn bewegen. Das wird dann nicht zwar ausformuliert, aber scheint mir zumindest von dieser Denkweise die einzige Option zu sein. Okay, hier mal Schluss mit der Diskussion. Nur noch kurz die Fakten zu Firma Siemens, den Zusammenhang mit Zwangsarbeitsproduktion hat Matthias Spalinger schon dargestellt. Da ließe sich natürlich noch einiges ausführen zu diesem Faktum. Einfach so ein paar Kenntnisse. Also gegründet wurde Siemens vor über 150 Jahren und war dann mitbeteiligt an der am Aufbau der Deutschen Bank und an den verschiedenen Kriegsproduktionen für den Ersten, für den Zweiten Weltkrieg und ganz massiv in der Ausbeutung von Zwangsarbeitern und KZ-Insassen. Das ging ziemlich weit, die Zusammenarbeit mit dem Herrn Speer war natürlich auch sehr ausgeprägt und danach, ja gut, es wurde nicht mehr drüber gesprochen und die Firma tat sich, glaube ich, auch ein bisschen schwer, sich dann in den Fonds zur Entschädigung der Zwangsarbeiter sich damit einzubringen. Wie viel da jede Firma gezahlt wird, das ist für mich jetzt in der Kürze der Recherchearbeit für diese Sendung nicht herauszufinden gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt öffentlich gemacht wurde. Okay, ich gehe jetzt einfach ein bisschen zurück auf die Musik, die ja eigentlich das Thema der heutigen Sendung ist. Und jetzt hören wir Musik von Joe Jones. Und zwar Oh Mr. Cage. In Anbetracht der Tatsache, dass 2012 ja für viele Festivalorganisatoren, Kuratoren das John Cage-Jahr ist, weil sein 100. Geburtstag ist, hier nun ein bisschen anders geartetes Stück von Joe Jones, dem Fluxus-Künstler aus den, der aktiv war 60er, 70er, 80er Jahre und also Oh Mr. John Cage. John Cage, I know you're dead.